Abschnitt 6 aus Nach berühmten Mustern. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Nach berühmten Mustern von Fritz Mautner. Abschnitt 6. Hättest du nichts als Noten geschrieben, so mancher Spott wär unterblieben. Richard Wagner. Der unbewusste Ahasverus oder das Ding an sich als Wille und Vorstellung. Bühnen-Wehfestspiel in drei Handlungen. Anmerkung mit verdeutschenden Anmerkungen von Heinrich Porges und Hans von Wollzogen. Ende der Anmerkung. Vortrompetenstoß. In Anbetracht des in Sonderheit providentiellen Umstandes, dass mein aus Gold und Elfenbein allein im Mittelpunkt der Erde herzustellendes, für die Mimo-Plasto-Kantochronische Aufführung meines neuesten Wunderwerkes gewidmetes Allgebäu, Asyl für Wahnfriedlinge, durch die ihrer Natur nach essentielle Zugeknöpftheit der durch mich aus ihrem Nichtsein zum teilweisen Sein zu wecken versucht gewordenen Jüden, nicht in der für mein Da- und Vorhandensein gesetzten Zeit zustande gekommen ist, teile ich mein Drama als Buch meinen Lesern mit. Niemand wird es verstehen. Und so einer behauptet, er verstehe mich, so lügt er, denn meinesgleichen wächst nicht. Für höher entwickelte Wesen künftiger Epochen teile ich jedoch schon im 19. Jahrhundert dieser gegen meine Größe verschwindenden Zeitrechnung mit, dass in der Ganzheit dieses musikalischen Werkes vor allem der große Gedanke sich ausstrahlen wird, dass nicht nur die Jüden im Allgemeinen, sondern der ewige Jude besonders etwas höchst Antimusikalisches ist, so dass ich sein der Tiefe der musikalischen Spekulation feindliches Wesen am besten durch eine die Grenzen des musikalisch Erreichbaren hinter sich lassende Tontat dargestellt habe. Der historischen Echtheit wegen habe ich nicht gezögert, an den geeigneten Stellen Motive aus, mit Respekt zu melden, Mendelssohn und Meyerbeer, natürlich gewaltig umgearbeitet anzubringen. Übrigens sehe ich nicht ein, warum ich meine Leser eines weiteren Wortes würdige. Erste Handlung. Die wahlkürige Großmutter. Ein wabernder Wald. Aus finsterer Ferne hört man Hiefhörner schauerlich schallen. Die Musik deutet deutlich an, dass die Handlung Anno 1781 spielt, dem Geburtsjahre der Kritik der reinen Vernunft. Sie schwillt immer schwerer an. Wie sie am schwersten angeschwollen, tritt auf. Das Ding an sich. Frühlingsfriesel füllt mich mit Freude. Jung ist das Jahr und jach die Jungfrau. Anmerkung. Das J als Stabreim bedeutet Kraft, Mut, Feuer. Zum Beispiel das mutige Jagdpferd, der Jaguar. Der Ruf Juche. Die Jüden haben kein Recht auf diesen ehrenden Stabreim. Denn sie heißen eigentlich Hebräer. Ende der Anmerkung. Mich sehrt die Sehnsucht schon 16 Sommer nach Liebe und Lust, nach lockendem Lab. Wann kommt der Kecke, wann kommt er zur Keuschen? Hei, hei, wie so heiß, ei, ei, wie so eisig. Weh mir, ich möcht einen Mann umarmen. So denket und dichtet das deutsche Mädchen in drangvollen Dramen des deutschesten Dichters. Ahasverus tritt grundlos auf. Lei, la, la, lei, lei, la, la, lei. Anmerkung. Lei, la, la, lei. Wer die ganze Tiefe und Schönheit dieses Rufes nicht im Herzen fühlt, dem wird der Apostel des Meisters umsonst mit 1000 Zungen predigen. Der Stabreim L bedeutet hauptsächlich Kummer. Daher auch Leid, Leberkrankheiten, Lampenfieber, Leergedicht, Lungenentzündung, Linsensuppe und ähnliches. Das A ist der älteste Vokal und als solcher der natürliche Vokal des ältesten Menschen. Also Lei ist der Kummer des ältesten Menschen. Das heißt, der Wehruf des ewigen Juden. Ende der Anmerkung. Das Ding an sich. Ein Mann, mich minnert's. Freislicher Frost rüttelt und drückt mich. Hoi hi, heillose Hitze, weitherer Wanderer, willst du mich weiben? Ahasverus erschreckt, Leilalalei, du liebliches Laster, du taumelnde Törin, Untugend Teufel, wohl wollt ich dich weiben, doch die Nornen verneinen's. Das Ding an sich. Die Nornen? Nanu? Ahasverus, neppig die Nornen. Furchtbarer Fluch lässt mich leben, endlos elend, ewig eklig. Nur wenn was weset, was länger weilet als mein lustloses Leben, so wird mir Erlösung. Und wenn ich unweise mich wollte verweiben, nie wird ich Witwer, es fiele mein Fluch aufs Walkürengeweib, kieset ich's kühnlich. Doch Scheusal scheint mir ewige Ehe, drum lass mich ledig, froh launende Lockmaid, der ewigen Jüdin ewiger Jude sollend und haben zu sein und zu heißen, bis zum Ende der Dinge. Verdammter Gedanke! Nun weißt du, mein Wesal, leb wohl, Wunschmaid. Das Ding an sich. Mein Herr, mein Hort, o Hilf, erhör mich! Ahasverus blickt sie liebend, durchdringend an, sie zittert. Das Ding an sich. Heuhi, wie hitzig plappert mein Blut! Ahasverus Blicke werden noch durchdringender, sie zettert. Heuhi, Heilloser! Wie wird mir, Wüster? Ahasverus durchdringt sie vollständig mit seinen Blicken. Sie zappert. Anmerkung. Sie zappert. Das ist eines jener Worte, welche unter der Decke des deutschen Nationalgeistes seit Jahrtausenden geschlafen haben. Es fehlte uns bisher dieses Wort. Da kam der Meister und schenkte es uns. Was es bedeutet? Mein Gott. Zappern. Ende der Anmerkung. Heuhi, du Höllholder, heuhi, haha. Griesender Graus, Großmutter fühle ich mich. Anmerkung, sie fühlt sich Großmutter vom bloßen Blick. Wie keusch, wie sinnig, wie teutsch. Und sie fühlt sich nicht erst Mutter, sondern gleich auf einmal Großmutter. Wie titanisch, wie unerhört. Ende der Anmerkung. Zweite Handlung. Wanfried Wurmsamen. Wanfried, der spreizende Spross aus seiner Großeltern platonischer Liebe. Sehr arm und hoffnungslos, da er seinen Vater und Großvater, den ewigen Juden, niemals beerben kann. Lei, la, la, lei, la, la, lei, lei, filzigen Vaters einziges Erbe, wohlige Wurmsamen weiß. Den Feldruf des Vaters zum Leiblied verlängernd durchziehe ich die Zonen mit zähem Gezirpe. Anmerkung. Der Stabreim Z bedeutet immer etwas Unangenehmes, wie Zwiebel, etwas Spitzes wie Zahnstocher, kurz ein Gegenstand des Abscheus, Zorn, Zoll, Zunft, Zerrfieber. Dass die Vögel zwitschern, ist ein Irrtum der Natur. Ende der Anmerkung. Was ich will, was ich bin, wer es wüsste, wer weiße, mein Gehirn ist heillos verhext und verhäkelt. Wer klug wird aus Wanfried, weiß Kerne zu knacken. Ha, ein Wurm, ein winselnder Wicht. Gleich will ich ihn würgen, den wabblichen Wurm. Lei, la, la, lei, la, la, lei, lei. Er wiederholt die Wurmsamenweis 999 Mal. Nach dem ersten Drittel lacht der Wurm, nach dem zweiten Drittel windet er sich. Beim 999. Mal stirbt er. Wanfried brät seine Leber. Nachdem er sie genossen, versteht er den Kontrapunkt und hört die Engel pfeifen. So ergehe es dem ganzen Gegimpel der Gegner, so furchtbar falle der Wahnfriedfeind. Dritte Handlung. Anmerkung. Ganz einfach. Zwei zweite, drei dreite. Nur der Meister vermag so der deutschen Sprache unter die Arme zu greifen. Ende der Anmerkung. Retterdämmerung. Wanfried lauscht an einem selbst erfundenen Pantomikrofon, das er in den glühend flüssigen Tiefen der Erde versenkt hat. Plötzlich bricht er in brausenden Jubel aus. Entdeckt, entdeckt, der Donner der Erde, das Winseln des Weltalls, ich kies es zum Kosen. Was im Wogen der Welt verwirbelt, verwickelt, nur leise lispelt, ich habe es erlauscht. Aus dem Quarren und Quaken, dem Quieseln und Quengeln, aus dem Plärren und Plappern, dem Planschen und Plauschen, aus dem Rasseln und Reiben und Raunzen und Rollen. Anmerkung, der Stabreim R ist immer musikalisch, daher Richard. Ende der Anmerkung. aus dem Paffen und Puffen und Petten und Poltern, aus dem Miauen und Maulen und Mucken und Murren. Anmerkung, das M bedeutet das Mühsame, Gequälte. So Meyerbeer, Mendelssohn, auch Mozart. Ende der Anmerkung. Wahrnehm ich, Wunderkind, Weltenbewegung. Ich höre der Erde hasten und eilen, höre unendliche Harmonie, Dauermelodie. Ahasverus, dankbar herzutretend. Nur wenn was weset, was länger weilet, als mein lustloses Leben, so wird mir Erlösung. Anmerkung, der ewige Jude wird durch des Meisters unendliche Melodie erlöst, himmlisch. Und seine elenden Glaubensgenossen erweisen sich nicht einmal dankbar dafür. Der Meister ist zu gut für sie. Ende der Anmerkung. Nichts währet lieber und weilet länger als Wahnfried, dein wuchtiges Wundergewordenes, deine dunkle Dauermelodie. Sie ist so unendlich, dass der ewige Jude zum Kind verkümmert. Erlöst durch die Länge des laubgrünen Liedes, wall ich nach Walhall, wenn die Würgeengel Wagners. Anmerkung, der Stabreim W bedeutet die Gottheit, wie Walhall, Wotan, Wolkenkuckucksheim, Wille, Witzli, Putzli. Darum Wagner. Siehe Richard. Ende der Anmerkung. Den Hebräer Ahasver nicht hinterrücks hecheln. Steht still, staubstarrende Stiefel. Ich sterbe. Dauermelodiendichter, hab Dank. Ahasverus ist von seinem Fluche erlöst und stirbt. Ende von Abschnitt 6.